Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meiner heutigen Sendung habe ich den Titel eines oder den Namen eines Festivals gegeben, das am vergangenen Wochenende insgesamt 3 Tage lang in der belgischen Stadt Gent über die Bühne gegangen ist. Dieses Festival heißt seit 4 Jahren, solange existiert es, Glimpse. Und das ist entsprechend auch der Titel meiner heutigen Sendung. Schlicht und ergreifend Glimpse. Von Köln an einem Donnerstag mit dem Zug nach Gent in Belgien. Eigentlich ein Kinderspiel, das ich nach rund 2,5 Stunden erledigt haben sollte. Inklusive Umsteigen in Brüssel. Genau dort aber ist erst einmal Feierabend. Die belgischen Eisenbahner nämlich haben dem gestrigen Generalstreik einen vorangestellt. Sie streiken bereits heute, an jenem Donnerstag, also vergangener Woche. So wird aus einem vermeintlichen Kinderspiel am Ende eine schwere Geburt. Zwar schicken die Veranstalter des Glimpse-Festivals in Gent einen Wagen nebst Fahrer zum Bahnhof nach Brüssel, um die dort wartenden ausländischen Festivalbesucher aufzulesen. Bei diesem Wagen allerdings handelt es sich um ein Elektroauto, dessen Energiereserven nur für ausgesprochen kurze Strecken ausgelegt sind. So ziehen sich die etwa 60 Kilometer von Brüssel nach Gent wie das berühmte Kaugummi in die Länge, bevor der Wagen endlich sein Ziel erreicht. Einen baufälligen Altbau am nördlichen Rand der Genter Innenstadt, vor dem eine Reihe weiterer Elektroautos parken. Es ist längst dunkel geworden. Hinter dem Haus erkennt man das matte Schimmern eines Gewässers. Einmal mehr einer der zahlreichen Kanalarme, die man hier in Gent sowieso alle paar Meter antrifft. Patrice, der Fahrer, bittet uns, in ein anderes der Fahrzeuge einzusteigen, das bisherige nämlich macht keinen Mucks mehr. Er fährt uns zum Kauter, einem rechtwinkligen Platz in der Innenstadt, der jetzt, wenige Tage vor Weihnachten, fast ausnahmslos mit geschlagenen Nordmann-Tannen belegt ist. Eins der mondänen Gebäude, die den Platz säumen, hört auf den Namen Handelsbörse. Hier können sich Festivalgäste ihre Tickets abholen, dazu die obligatorischen Bändchen. Es gibt einen geräumigen Saal zum lockeren Herumstehen und Hallo sagen und direkt daneben einen weiteren Saal für Livekonzerte. Pünktlich um 20 Uhr betritt die belgische Band Brickville die Bühne. Hinter den Musikern erscheint auf einer Leinwand eine gespenstisch beleuchtete Moorlandschaft. Aus den Boxen dröhnen Uhu-Rufe und minutenlanges Schlagen von Kirchturmglocken. Dazu gesellt sich nach einer Weile ein dummig waberndes Goth-Metal-Gebräu der musikalischen Akteure, die eigentümliche Vogelmasken tragen. Alles vermutlich irgendwie gut gemeint. Trotzdem bleibt auch hier festzuhalten, was gerade bereits über die Anfahrt gesagt wurde. Es zieht sich. Und ganz zwangsläufig zieht die Frage auf, ob es richtig ist, wenige Tage vor Weihnachten noch dieses dreitägige Festival mit fast ausnahmslos gänzlich unbekannten Bands zu besuchen. Gegen 21 Uhr dann lässt die Frage sich verbindlich beantworten. Mit Ja. Soeben nämlich hat das belgische Duo ATOS, Athos, A Taste of Struggle, die Bühne betreten. It takes confidence to rest assured. Doesn't matter how much it hurts you. It takes a lot of men to win a war, but it takes confidence to rest assured. Doesn't matter how much it hurts you. Zero tolerance to make it true. The things that you see makes you wonder why it's all there. Saw you crying a minute ago, and now you stand in front of me acting like Bruce Lee. Please expect no apologies, 'cause if you do, then I'm sorry too. 'Cause if you do, then I'm sorry too. 'Cause if you do, then I'm sorry too. Roses in my garden. They be giving, taking that load off your shoulder. You need to be sober to hold her. Fearless in every way you say, but you're scared of the next day. Give me the right to be interested, so I can mingle with, and I will cherish it. Running through the wild again, I see my other friends. I look around and I wait till I get my chance. Don't like to see them fall, I gotta go to win. And all the screaming and yelling don't matter then. You take a different turn, I gotta let it burn. But I can choose, it's no option to lose. But I can choose, it's no option to lose. But I can choose, it's no option to lose. Roses in my garden. Roses in my garden. Love the love I really love. Nothing else to put above. Knowing that the aches of the heart can be a part. Can be a part. Oh, oh, oh, oh. Roses in my garden. Roses. they be giving roses in my garden, roses. Das Glimpse-Festival geht in seine vierte Auflage und präsentiert 3 Tage lang 72 Bands, Künstler aus nahezu ganz Europa. 9 Spielstätten stehen dafür zur Verfügung. Die meisten davon sind insbesondere vom in der nördlichen Innenstadt gelegenen Flaßmarkt aus locker in 3 oder 5 Minuten zu Fuß zu erreichen. Knapp 3000 Besucher, etwa 500 davon aus dem Ausland. Ein ausnehmend kleines Showcase-Festival, also eins auch mit kleinen Preisen. Wer die zentralen Festivaltage Freitag und Samstag besuchen will, zahlt für sein 2-Tage-Ticket gerade einmal 15 Euro und landet mit etwas Glück am Freitag im kleinen Laden Treffpunt bei der Show des weithin unbekannten jungen Niederländers Roel Vermeer, der sich Gosto nennt. Ein Singer-Songwriter mit Hang auch zu schwerblütigen elektronischen Sounds, mit einer Band, die bisweilen unsagbar und unschlagbar leise geradezu tollkühne Jazz-Arrangements einpflicht, die ganz klar den Weg weisen hin etwa zum Amerikaner Flying Lotus und dessen Kollabos mit dem Bassisten Thundercat. Seien wir ehrlich, es gibt schlechtere Referenzen. I've lost my soul. My heart has turned to stone. I've lost my soul, and he won't leave me alone. You call me faithful, you call me mad. I can be alone, 'cause I live down the valley, where all the wolves and the bears are at. I got soul, I got soul, I got soul to the devil. I got soul, I got soul, I got soul to the devil. I'll go right now to a place that I know. To the crossroad, and I'll shoot him. I'll shoot him down. He said, I'm evil. You call me evil. He said, I'm bad. You call me bad. But I want my soul. I got soul, I got soul, I got soul to the devil. I got soul, I got soul, I got soul to the devil. I have been told I got soul to another level. I got soul, I got soul, I got soul to the devil. I shot him right in hell. Thank you. Wo ist eigentlich Gerald, der König vom Flaßmarkt? Fast jeder Laden hier gehört ihm, dessen linkes Augenlid ständig heruntergeklappt ist. Daran erkennt man ihn und kann ihn so auch von seinem Bruder unterscheiden. Die beiden ähneln sich ansonsten wie ein Ei dem anderen. Gerald, er steht im Eingangsbereich seines Clubs Charlatan und hat Hunger. Komm, wir gehen kurz auf die andere Straßenseite, sagt er, und ich stimme zu. Dort gibt es einen regelrechten Frittenpalast. Der heißt Zümper und existiert bereits seit 1953. Die Angestellten wuchten die Fritten auf eine Art in die großen Schalen, dass man glaubt, hier würden gerade Kohlen in den Keller geschaufelt. Sie hören überhaupt nicht auf und bedecken auch das den Schalen unterliegende Packpapier mit Fritten, Fritten, Fritten. Wenn du solche Portionen im Gehen essen willst, musst du verdammt weit gehen. Ungefähr bis Brüssel, schätze ich. Kein Wunder also, dass ich diesen Frittenturm mitsamt Mayo noch nicht ansatzweise abgetragen habe, als ich kurze Zeit später das Lakenmetershuis auf dem benachbarten Fridagmarkt erreiche. Hier spielt gleich die schwedische Band Bring the Morning On. Für diesen einen Auftritt sind die berufstätigen Musiker eigens von Malmö aus bis hierhin gefahren. Sie bekommen die Fahrtkosten ersetzt, übernachten in einem der Hostels hier in der Stadt und bekommen auch eine Musikermahlzeit vor dem Auftritt. Ebenfalls etwas mit Kartoffeln. Allerdings keine Fritten, sondern Kartoffelbrei. Dazu gibt's dann auch noch einen Möhrensalat. Thank you. I was something that I'm not. Ganz ehrlich, Gent ist eine wunderbare Stadt. Selbst in Discos mit verdächtig geschmacklosen Namen, wie etwa Milli Vanilli, hörst du richtig gute Musik, Tracks zum Beispiel von Shit Robot. Dazu all die historischen Bauten, darunter zahllose Kirchen, die Weihnachtsmärkte, die Lichter, das Riesenrad, gigantische Statuen, Denkmäler. Mehrfach passiere ich etwa eins, das Jakob van Artevelde verherrlicht, den Regenten Flanderns in den Jahren 1340 bis 1345. Interessanterweise scheinen weder sein Geburts- noch sein Todestag exakt bestimmbar. Fest steht freilich, dass er, der Sohn eines begüterten Tuchhändlers, am Ende seiner Tage wohl ermordet wurde. Tücher, Wolle, Weber. Darum hat es sich in Gent seit jeher gedreht. Selbst ein aus dem 1Live-Sektor angereister Festivalmacher weiß zu berichten, seine Vorfahren seien damals über Braunschweig, Paderborn und Frankfurt zunächst im französischen Lille gelandet, hätten sich bedingt durch Kriegswirren dann nach Gent geflüchtet, um dort im Verlauf eine Leinenfabrik zu eröffnen. Einen aus der Familie hätte es sodann nach Westfalen verschlagen, später nach Borkum. Im Zuge des Ersten Weltkriegs sei ein weiterer Nachfahre dann von Köln aus mit der Kutsche erneut nach Westfalen, wo er seine spätere Frau dann in Beckum kennengelernt habe. Und dann gäbe es dann noch die Geschichte mit dem Klavier. Ich liebe solche Geschichten. Schade daher, dass diese nicht bis zum Ende erzählt werden kann. Dafür ist das Programm des Festivals schlicht zu eng gestrickt. 500 Meter nördlich vom Charlatan gibt es den Club Minne Mers. Dort beginnt in wenigen Minuten das Konzert der britischen Band B.T. Hart, deren bezaubernder Tropical Pop auf dem Mitte dieses Jahres erschienenen Album Mixed Blessings bei mir echt Eindruck schinden konnte. at me, I'm looking at. It's the face of a human cat. My teeth are sharp and need a prey, so I can feed my family. Unmittelbar in der ersten Reihe des BT Heart Konzerts steht Sarah, die ich als Sängerin der Genf-Formation Hong Kong Dong einen Abend zuvor bereits kurz kennengelernt habe. Ihre Mutter stammt aus Hongkong, der Vater ist Belgier. Gemeinsam mit ihrem Bruder lenkt Sarah die Geschicke von Hong Kong Dong, die für schillernden Elektro-New-Wave-Pop stehen und längst eigentlich auch schon auf einem Label wie etwa Kitsune oder womöglich sogar auch DFA hätten veröffentlichen können. Die Live-Musik der Band jedenfalls ist nochmal um Längen besser als das, was mir auf dem bereits 2012 veröffentlichten Debütalbum Sweet Sensations begegnet, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Sarah mag die Beastie Boys, sie schneidet auf der Bühne urkomische Grimassen, verliert sich in Breakdance-Bewegungen, wirft die Arme in die Luft und ist so schlicht großartig. Die Gruppe war mit Triggerfinger zu Beginn des letzten Jahres auch in Deutschland zu sehen. Eine seltsame Kombination. Es war lehrreich, bemerkt Sarah vielsagend. Auf einer Podiumsveranstaltung am Nachmittag wurde die Hong Kong Dong Musik jedenfalls in den höchsten Tönen von einer Expertenrunde, bestehend aus britischen Verlegern, Radiomachern, Scouts, dazu der amerikanischen South by Southwest Festivalplanerin Stacey Wilhelm, gelobt. Klar. Auch dafür gibt es das Glimpse Festival, belgischer Popmusik, abseits von etablierten wie Stromae und wenigen anderen, Zugang verschaffen zu anderen, größeren Märkten. Für das große amerikanische South by Southwest Festival in Austin, Texas, immerhin stehen für 2015 zwei Bands aus Belgien bereits fest. Oscar and the Wolf Und jetzt hier kommend das Trio Fürwerk. Richtig gut und ganz zweifellos stilistisch verankert in den Weiten britischer Bassmusik. Dunkel verwehte Sounds, viel Knistern, gepitchte Stimmen, Schnipsel, interessante Beats. Fürwerks Mitternachtsshow am Freitag führte erneut nach Norden in den Minnemeersladen. Der ist etwa halb so groß wie das Kölner E-Werk, leider aber, wie ich erfahre, nur sporadisch geöffnet. Anwohner haben sich in der Vergangenheit über die Lautstärke beschwert und das offensichtlich erfolgreich. Irgendwie muffelt der Laden auch. Man kann das sogar durchaus drastischer ausdrücken. Es stinkt, sagt Lüth und verweist auf Mängel in der Kanalisation. Ja, sie hat recht. Ich wollte es ihr als Bewohnerin von Gent gegenüber nicht so direkt sagen, aber es stinkt tatsächlich. Man benötigt schon so rund 10 Minuten, um sich halbwegs daran zu gewöhnen. Lüth ist übrigens Managerin, eine, die für ihre Bands durchs Feuer geht. Ich kann das guten Gewissens so sagen. Auf diesen Listening Sessions, wie ich sie eben kurz angerissen habe, wird sie von internationalen Experten häufig abgewatscht, wenn Musik ihrer Bands besprochen wird. International heißt es dann, nicht zu vermarkten. Sie beißt dann auf die Zähne, sagt okay und macht einfach weiter. Soll sie auch, muss sie auch. Denn mit Bert Dox hat sie aus meiner Sicht den wunderbarsten belgischen Musiker dieser Tage unter ihren Fittichen. Thank you. Elisabeth Docks ist in erster Linie Gitarrist. Mit seiner Band Dongs Dongs zelebriert er Soundtrack-artige Klänge, die vor allem dies sind: Noir, Schwarz. Unter diesem Farbdach vermischt sich Jazz mit psychedelischem Blues und Ansätzen von Desert Rock. Das schlicht Three betitelte neue Album von Dongs Dongs hat die Crew des Londoner Traditionsplattenladens Rough Trade derart begeistert, dass die Band dem Drängen der Macher zuletzt nachgab und eine Show unmittelbar im Laden spielte. Wie sie überhaupt derzeit ein Konzert auf das nächste folgen lässt. Lüth ist gestern Abend noch kurzerhand nach Den Haag gefahren, um ihre Schützlinge auch dorthin zu begleiten. Bis Mitte Januar geht das noch so, dann wird Bassmann Luyen zwar nicht die Saiten, aber immerhin den Frontmann wechseln. Der Dongs Dongs Bassist wird dann als Tourmusiker mit Mark Lanegan unterwegs sein. Auch im Genter Plattenladen Music Mania hat es am Freitag wohl ein Live-Konzert gegeben. Die fünfköpfige Band Robbing Millions aus Brüssel muss hier irgendwo Platz gefunden haben, um nicht zuletzt auch die Songs ihrer brandneuen EP Lonely Carnivore zu präsentieren. Im Charlatan spielt Samstag etwa 22 Uhr das Berliner Trio Children. Der Laden ist voll bis zum Anschlag. Die zwei Frontfrauen, Keyboards, Gesang, Querflöte und ihr Drummer spielen Softpop mit sanften Housebeats. Ihr Manager Julian, der auch die Geschicke der Berliner Band Still Parade lenkt, wird unmittelbar nach Konzertende von Stacy Wilhelm aus Austin, Texas, in ein längeres Gespräch verwickelt. Das ist gewissermaßen dumm, denn nun kann niemand die von der Band eben noch annoncierten CDs und Vinyls verkaufen, die auf einem Tisch ausliegen. Kurzerhand entschließe ich mich auszuhelfen und verteile insgesamt 3 CDs und ein Vinyl an zum Kauf Entschlossene. Während Julian und auch der Drummer sich anschließend herzlich bedanken, gibt Jan aus Hamburg, der gerade auftaucht, mir zu verstehen, das sei noch ausbaufähig. Die Band fährt Hochpreispolitik, wende ich ein. 15 Euro für die CD und 20 fürs Vinyl. Alle anderen Bands verkaufen für 10. Egal, sagt Jan, es ist auf jeden Fall ausbaufähig. Problems. Jeder Festivalbesucher weiß, so ein Festival, das ist am Ende mehr als die Summe der einzelnen Teile. Da läufst du etwa in einen Schotten hinein, der drückt dir, ohne dass du ihn danach fragst, seine CD in die Hand. Und obwohl sowohl er als auch sie seine CD mit dem Festivalprogramm selbst rein gar nichts zu tun haben, gehören beide halt doch irgendwie dazu. Denn Barbanel ist Schotte, 40 Jahre alt. Er nennt sich Mr. Diagonal, kommt aus Dundee, der Marmeladenstadt, und gleichzeitig auch Heimat des schlechtesten Dichters aller Zeiten, William McGonagall. Diesen Mann gibt es tatsächlich, frag mal nach bei Wikipedia. William McGonagall, der schlechteste Dichter aller Zeiten. Und Dan Barnabell, den hat es von Dundee aus einige Jahre nach Japan verschlagen, wo er auf einer Privatinsel im dortigen Awashima Hotel eigenen Angaben zufolge als Cocktailpianist gearbeitet haben will. Seine Erkenntnis? Der Japaner an sich kennt keine Midlife-Crisis. Dann ist er weiter nach Gent gegangen, wo ihm freilich inzwischen der Akzent der Menschen, wenn sie Englisch mit ihm reden, auf den Zeiger geht. Vermutlich werde ich bald nach Berlin gehen, raunt er mir so zu, dass seine Managerin Joelle, die neben ihm steht, das bloß nicht mitbekommt. Aber die ist eh inzwischen beim geschätzt 15. Glas Rotwein angekommen und lächelt einfach nur noch alles weg. Cheers, Joelle. Da bist du ja ganz schön herumgekommen, sage ich Dan Barbanel. Aber das ist nichts gegen die Familie eines Festivalmachers aus meiner Gegend, fahre ich fort, die über Paderborn, Braunschweig, Frankfurt und Lille irgendwann in Gent landete und am Ende mit einer Kutsche von Köln nach Beckum fuhr. Und dann war da noch die Geschichte mit dem Klavier. Die freilich kann ich dem geschätzten Schotten nicht mehr erzählen. Jemand nämlich zupft an meiner Jacke und sagt, das Konzert geht los. Ah, geht schon los, sage ich. Na dann, gute Nacht. Now the hole in your boat is opening wide. You sew a dream coat to keep it afloat. Foolish pride, foolish pride, and put all your hope in an old rope. What a surprise when it comes on. It's a matter of law, when you build on the shore, you're fighting a war against the rising tide. Foolish pride, there's a crack in the core, close the car door, put your foot through the floor. Thank you for the ride. Foolish pride. It's a landslide. Your building site. Your God-given right to kill every night. Appetite never be denied. Foolish pride, he recognized in every man's eyes the slave and the guide. That's why our Savior cried. If you think you're so hip, just keep curling your lip. One foot in the pit, the crack of the whip, as the ship capsized. Foolish pride, foolish pride. Take my advice while there's still time. Choose a new prize, cheap at the price.